Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Ja, nachdem die letzte Folge ja leider so ein bisschen inhaltsleer war, bin ich jetzt echt gespannt auf diese Folge. Dating und Familie war nämlich auch bei Genie und mir immer mal wieder ein Thema, vor allem bei mir, wie man das so seiner Familie verklickert, diesen Lebensstil. Und ich bin gespannt, was wir dazu zu sagen haben. Und zu Familie haben wir schon lange eine Folge geplant eigentlich. Haben wir auch schon öfter mal angekündigt, aber irgendwie hat das bis jetzt nicht so richtig Priorität gehabt. Aber seid sicher, die kommt noch auf jeden Fall. Nein, die kommt nicht mehr. Aber was ich hier interessant finde, ist, dass wir wirklich bis zum Schluss sicher waren, dass wir diesen Podcast fortführen und auch, dass sich zwischen uns nichts ändern wird. Also selbst in der vorletzten Folge habe ich gesagt, diese Folge kommt noch und war mir da sehr sicher und Genie hat zugestimmt. Also ich weiß nicht, was dann passiert ist. Und ich muss sagen, ich glaube, ich mache nochmal so ein bisschen Unterschied zwischen dem Sommer und Corona und jetzt, weil im Sommer hatte man irgendwie noch immer die Möglichkeit, sich draußen zu treffen. Man ist in den Park gegangen, man ist spazieren gegangen. Ja, und auch im Sommer, da war ja auch noch Corona. Zwar die Zahlen waren ja runter, aber trotzdem waren ja alle irgendwie noch vorsichtig. Da konnte man irgendwie im Park picknicken, da konnte man spazieren gehen, da war es warm, dann konnte man sich an den See legen und dort sich daten. Und das haben wir auch beide auch viel gemacht. Ja. Ne? Also ich weiß nicht, unsere Picknickdecke oder Marcells Picknickdecke, die war ja eigentlich den ganzen Sommer unterwegs zu irgendwelchen Parkdates. So. Und ich erinnere mich ganz gut an den ersten Corona-Sommer. Das war ja auch der Sommer, in dem wir dann im Urlaub waren, in dem gerade die Zahlen wieder runtergingen und man sich ein bisschen freier gefühlt hat und es dann auch irgendwann Tests gab und so. Infiziert haben wir uns dann erst später. Aber diese Dates, quasi immer draußen zu machen, war echt eine coole Sache. So, man hat sich nicht mehr irgendwie in Restaurants oder Bars oder so getroffen, sondern im Prinzip immer draußen. Und das war echt gut. Und auch so Spaziergang-Dates sind was, was ohne Corona vielleicht gar keine Relevanz hätte. Aber dadurch, dass Corona kam und es so Standard wurde, hat man irgendwie oder habe ich gelernt, die total wertzuschätzen. Ja, das ist ja auch nochmal ein Sonderfall bei uns. Wir wohnen ja in der WG. Genie und ich wohnen ja zusammen in einer WG mit vier anderen Menschen. Und Marcel ist ja auch häufiger hier und wir haben uns quasi zu sieben auch auf Corona-Regeln geeinigt, die ja auch nötig sind, weil wir haben natürlich alle untereinander Kontakt. Und das ist quasi wie bei sexuell übertragbaren Krankheiten. Wenn einer sich gefährdet, dann gefährdet er alle anderen mit. Mich wundert es gerade ein bisschen, dass ich darüber so einfach und so locker flockig spreche, weil ich erinnere mich, dass mich diese WG-Regeln ganz schön belastet haben. Natürlich waren sie ein Stück weit nötig, zu sagen, okay, jeder trifft nur einmal die Woche jemand anderen und es kommt niemand mehr zu Besuch und ansonsten ist alles nur Spaziergang-Dates, klar. Aber auf der anderen Seite, ich meine, ich habe sie ja mit verhandelt. Also das heißt, ich kann da niemandem anderem einen Vorwurf machen. Auf der anderen Seite habe ich aber dann auch erst gemerkt, was das mit mir gemacht hat. Ich habe wirklich, also mir ging es wirklich psychisch auch schlecht, weil ich einfach keine Leute gesehen habe. Und ich glaube, hätte ich die Möglichkeit gehabt, aus der WG auszuziehen zu dem Zeitpunkt, dann hätte ich das sehr, sehr gerne gemacht, weil ich wollte nicht Verantwortung für andere Leute übernehmen. Da hatte ich gar keinen Bock drauf. Aber ich musste ja dadurch, dass ich mit denen zusammen gewohnt habe. Und wie gesagt, wenn ich alleine gewohnt hätte, dann hätte ich ja nur Verantwortung für mich übernommen, ob ich Corona bekomme oder nicht. Und dann hätte ich das wahrscheinlich ganz anders gehandhabt. Dann hätte ich zumindest zweimal in der Woche Leute gesehen oder so. Aber das mit den WG-Regeln war für mich schon ganz schön schwierig. Deswegen haben wir Regeln aufgestellt, dass eben nicht einfach alle Menschen irgendwie so kommen können, wie sie wollen. Wenn ich jetzt alleine wohnen würde, wäre es ja was anderes. Da könnte ich ja sagen, okay, pass auf, komm vorbei. Wenn wir sprechen irgendwie darüber, wie viele Leute hast du getroffen, wie viel treffe ich, bin ich sowieso die nächste Zeit daheim, keine Ahnung. Aber in der WG ist es nochmal was anderes. Da ist das Risiko viel höher. Und das hat ja natürlich auch dazu geführt, dass Marcel häufiger da war, weil Marcel ja auch keine anderen Leute wirklich getroffen hat, aber es B auch natürlich eine Ausnahme gab für Marcel, der halt immer da sein konnte und nicht nur einmal die Woche oder überhaupt die WG besuchen durfte. Und ich aber halt keinen Partner oder keine Partnerin hatte, von der ich sagen konnte, so hey, ich möchte, dass die auch die WG besuchen kann, wann sie möchte. Und das war, das das hat auch, also von meiner Seite aus, die Beziehung zwischen Jeannie und mir belastet. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, als wir diese Folge aufgenommen haben, weil das war ja schon im Winter, im ersten Corona-Winter quasi. Aber im ersten Corona-Frühjahr, ein Dreivierteljahr vorher, als wir auch die Corona-Folgen aufgenommen haben, war das für mich schon ein großes Thema und war echt schwierig und hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass es mir so schlecht ging. Die haben auch in den Podcast reingehört, das heißt, die sind eigentlich schon im Bilde. Aber bei meinen Eltern habe ich so dieses interessante Phänomen von, ich erzähle etwas und sie versuchen alles, um tunlichst nicht nachfragen zu müssen. Also ich weiß, dass die beide sonst sehr neugierig sind, aber auch wenn ich dann so Sachen erzählt habe, wie ja, ich fahre mit Flo und Marcel in Urlaub oder ich war dann irgendwie bei Marcel und ja, so weit und so fort, dann fragen die nicht nach, wie das ist. Mhm. So. Also die haben, du merkst wirklich richtig so einen Widerstand von, weiß nicht, ob ich das wissen will und ich frage lieber nicht nach oder ich höre einfach heimlich den Podcast. Ehrlich gesagt kann ich das mittlerweile ein bisschen verstehen. Also im Freundeskreis zum Beispiel oder allgemein bei guten FreundInnen wäre es so, dass ich natürlich immer nachfrage, wenn sie von jemand anderem erzählen oder von Beziehungsproblemen oder von neuen Leuten, die sie kennenlernen oder was auch immer, was in ihren Beziehungen gerade passiert, aber je mehr Familie das ist, desto schwieriger ist es auch. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass man einfach den Menschen, um die es geht, nahesteht. Weil wenn ich eine Freundin habe, die in einer Partnerschaft ist, in der es gerade kriselt, und diese Freundin erzählt mir das, dann habe ich vielleicht weniger Kontakt zu ihrem Partner als zu ihr. Aber wenn es um, keine Ahnung, meine Opa und meine Oma geht und die erzählen mir, wie das gerade in der Partnerschaft kriselt, dann wird es nochmal schwieriger, weil ich ja zu beiden ein Verhältnis habe. Was ich schon immer gemacht habe, zumindest als das für mich möglich war, war einfach da ganz normal mit umzugehen und auch gegenüber meiner Familie einfach offen darüber zu reden, mit wem ich mich gerade treffe und warum. Anders war es ja bei meinem Ex-Mann, der das nicht wollte, dass seine Eltern davon mitbekommen. Und ich glaube, bei deiner Ex-Freundin war es ja auch so, dass die Eltern das nicht mitbekommen sollten ja, so, ja. Und dass da auch einfach viel nicht erzählt wurde dann, ne? Ja, das war manchmal sehr unangenehm auf jeden Fall. Dazu möchte ich mal noch was Allgemeines loswerden. Jeannie hat mir vorgeworfen, kurz bevor ich ausgezogen bin und nachdem der Podcast schon geendet hat, dass ich so viel Privates über unsere Beziehung auf meinem Blog veröffentliche oder in meinen Videos teile. Aber im Prinzip haben wir in dem ganzen Monokultur-Podcast ja unsere ganze Beziehung öffentlich gemacht. Und zwar nicht nur unsere eigene, sondern auch die Beziehungen, die wir vorher hatten. Natürlich haben wir sie nie mit Namen genannt, aber jeder, der uns kennt, weiß, von wem wir sprechen, wenn Jeannie von ihrem Ex-Mann und ich von meiner Ex-Freundin spreche. Und das hat zumindest in einigen Fällen diese Menschen auch getroffen und bewegt und verletzt. Und wenn ich davon erzähle, wie die Beziehung mit Jeannie war, dann ist ja klar, dass es meine Sicht der Dinge ist und dass Jeannies Sicht anders sein kann. Aber dieser Vorwurf von Jeannie, dass ich private Sachen über unsere Beziehung erzähle, fand ich überhaupt nicht gerechtfertigt. Aus dem Grund, dass wir das sowieso selber getan haben und auch noch ohne Leute zu fragen von anderen Beziehungen was erzählt haben. Ja, mir ist dieses Jahr auch aufgefallen, wie wichtig mir FreundInnen sind. Das ist, das war so eine krasse Unterstützung in allen Phasen dieses Jahr. Das war echt sehr, sehr, sehr, sehr schön. Ja. Ja, wenn diese Corona-Zeit und die ganze WG- und Trennungs- und Ghostings-Geschichte ein was Gutes hatte, dann auf jeden Fall das, dass ich wirklich Freundschaften so viel mehr zu schätzen gelernt habe. Ja, was mir dieses Jahr, also was positiv für mich dieses Jahr war, war total zu merken, dass ich gerne Zeit habe. Das, was ich schon immer von mir wusste, dass ich am liebsten nur so viel arbeite wie nötig, weil ich es einfach sehr genieße, meine Zeit frei einzuteilen. Also wenn ich jetzt eine Einschätzung abgeben sollte, wie Jeannie in Bezug auf Polyamorie tickt, dann wäre es wohl so, dass ich sagen würde, ähnlich wie ich, Also in der Hinsicht, dass ich der Meinung bin, dass ich und sie es beide können und wollen, aber vielleicht nicht die nötige zeitliche und bei mir auch auf jeden Fall emotionale Kapazität, bei Jeannie kann ich es nicht einschätzen, aber bei mir auf jeden Fall die emotionale Kapazität nicht haben oder nicht aufbringen wollen, aber es sehr stark versucht haben. Und dadurch, dass Jeannie eben mit den zwei Beziehungen zu Marcel und zu mir auch sehr belastet war und dazu kam natürlich noch, dass ich sehr stark eifersüchtig war und diese zusätzliche Belastung, ich glaube, das war auch alles ein bisschen viel für Jeannie. Und vielleicht hätte es funktioniert, wenn ich damit total gut klargekommen wäre. Vielleicht aber auch nicht, weil Jeannie weiterhin so wenig Zeit für sich selbst gehabt hätte, weil zwei Beziehungen ihr einfach sehr viel abverlangen. Genauso wie mir. Und ich weiß es nicht, ob Jeannie nochmal zwei Beziehungen führt, die auch wirklich funktionieren. Und ich werde es vermutlich nie rausfinden. Was habt ihr denn so für Geschichten, was euch dieses Jahr so an positiven Dingen widerfahren ist? Mhm. Vielleicht schreibt ihr es uns mal in die Kommentare. Und was das mit euren Beziehungen gemacht hat. Genau, wollte ich gerade sagen. Was hat das denn mit euren Beziehungen gemacht, dass dieses Jahr alles anders war? Das finde ich auch interessant. Mhm. Ja, und mich würde es natürlich auch interessieren, was Corona oder die Lockdown-Zeit mit euren Beziehungen gemacht hat. Vor allem jetzt in der Retrospektive, wenn man das jetzt so betrachtet, 2 Jahre später ist jetzt der 3. Corona-Winter, auf den wir zulaufen und die Beziehungen sind wieder relativ normal, aber diese Eruption, die da war, zwischen menschlichen Beziehungen. Was hat das mit euch gemacht? Also wie hat sich eure Persönlichkeit euer Blick auf Beziehungen verändert? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Damit ist diese Folge am Ende und wir haben erstaunlich wenig über Dating und Familie und erstaunlich viel über uns gesprochen. Aber trotzdem fand ich die Folge echt gut und echt authentisch, habe ich gar nicht angenommen für die vorletzte Folge, also durchaus hörenswert. Die ist auch gar nicht so lang, also hört sie euch gerne nochmal an. Nächste Woche ist dann die letzte Folge, das Fast-Finale und quasi übernächste Woche werde ich nochmal eine Folge nicht kommentieren, weil dann gibt es ja keine mehr, sondern euch einfach noch mal ein bisschen mitnehmen, was diese ganze Zeit mit mir gemacht hat, quasi eine Abschlussfolge machen und wir hören uns dann. Stay tuned und bis dahin.